Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo ihr Lieben, auch in diesem sehr milden Oktober ging es wieder rund mit folgenden Themen. Der libertäre Monatsrückblick feiert einjähriges Bestehen. Auch Deutschland feiert, wir sagen nein danke. Der ecuadorianische Präsident enttarnt Aktivisten im Fernsehen. Bewegte Geschichte, 500 Jahre ist es her, da sie flüchteten. Wir haben nachgeschaut, wo die Anarchie herrscht und empfehlen euch eine Homepage rund um die NSU. Wir feiern einjähriges Bestehen des A-Radios und haben uns überlegt, euch ein bisschen Einblick hinter die Kulissen zu gewähren. Zum Start würde ich mal sagen, du erzählst uns, wie denn alles begann. Okay. Ja, also das A-Radio gibt es eigentlich schon länger. Begonnen hat es 2009 als Teil einer größeren linksradikalen Vernetzung im Radiobereich namens Bewegungsradio. Damals ging es darum, ein Sendefenster zu füllen im Rahmen des Herbstradios, eines temporären dreimonatigen Radios in Berlin. Genau, und da haben wir uns zusammengefunden und haben auch ein paar Sendungen als anarchistisches Radio dann organisiert und hatten dabei unter anderem Glück, dass wir auch einen Termin den Tag direkt vor der Bundestagswahl 2009 hatten, den wir dann ganz lässig mit einer spannenden Anti-Wahl-Sendung dann auch bestreiten konnten. Ja, aber dieses Herbstradio ging dann eben auch zu Ende und irgendwie schlief dann unsere Aktivität auch sehr bald wieder ein. Bis zum Frühjahr 2012, da hatten wir wieder ein paar kleine Beiträge. Und im Herbst, da ging es dann richtig los, als wir dann dieses neue Konzept der Monatsrückblicke mit dem Podcast entwickelten, wo ja, wir einfach deutlich mehr Druck für uns selbst hatten, was zu machen, aber eben auch die Möglichkeit, dann auch viel stärker auf aktuelle Themen einzugehen. Ja, im Lauf des Jahres gab es einiges an Kommentaren, Lob und Kritik, wie wir auch immer wünschen, von euch zu erhalten, um unser Programm eben stetig zu verbessern. Wir haben recht viel Lob bekommen, darunter natürlich auch mit Anregungen. So wurde die Rubrik "Wo herrscht Anarchie" am Anfang ein bisschen verwirrend gefunden von einigen. Es gab aber auch zum Beispiel auch für uns überraschendes Lob aus Venezuela. Vielleicht möchtest du dazu was sagen? Ja, also das hat natürlich viel mit unseren internationalen Kontakten zu tun. Wir haben ja eine sehr enge Kooperation mit einer anarchistischen Gruppe aus Madrid, GLAD, Grupo Libertario Acción Directa, die uns eben dabei unterstützt, unsere Beiträge in Spanische zu bringen, damit wir eben auch Leute in Spanien oder auch in ganz Lateinamerika eben erreichen können. Und da kommt auch einiges zurück. Wir hatten natürlich nicht nur Lob, wir hatten auch einige Kritiken, so zum Beispiel zu dem Hörspiel "Wo geht es hier bitte zu Gott?" Ja, genau, da wurde uns vorgeworfen, dass es eher ein Horrorhörspiel für Kinder sei und gerade auch noch irgendwie Anstiftung zu Drogenkonsum durch das kalte Bier zum Schluss und so. Vielleicht, genau, sagst du selber was dazu, weil du da ja ziemlich viele Stimmen auch drin hattest. Ja, erstens war das Hörspiel ja nicht unbedingt nur für Kinder gedacht, vor allem in Anbetracht dessen, wie viele Kinder sich auf unserem Blog herumtreiben. Und zweitens, das letzte Audiosample, was hier als Bier interpretiert wurde. Das Wort Bier fiel ja gar nicht, oder? Nee, das Wort Bier fiel gar nicht und es war lediglich auch ein Audiosample von einer Cola, allerdings nicht einer Coca-Cola, aber ja. Wir hatten aber auch weitere Kritiken, zum Beispiel nach der Sondersendung zu Ägypten, die ja über 60 Minuten ging. Ja, also da war, glaube ich, die Hauptkritik, dass das Ganze zu monoton sich anhörte, also weil wir ganz viel vorlesen und das auch nicht besonders gut, sondern halt so, dass man das auch wirklich hört, dass es irgendwie vorgelesen ist, so ein bisschen schülermäßig. Genau, und das haben wir ja dann auch versucht aufzunehmen, indem wir ein bisschen lockerer versucht haben zu sprechen und auch viele Sachen spontaner einzusprechen, zum Beispiel beim Kulturpodcast. Da gab es übrigens auch schon eine kleine Kritik, aber eine positive von einer Person, die gar nicht allen von uns bekannt ist, die viel zu dem, oder was heißt viel, als zumindest eine Literaturrezension beigesteuert hat zu dem letzten Kulturpodcast, was ziemlich cool war, weil das bei uns damit irgendwie dann spontan doch nicht geklappt hat. Da waren wir dann halt echt froh, dass wir darauf zurückgreifen konnten. Und sie meinte, dass sie unseren Monatsrückblick nicht so richtig toll findet, weil sie sich auch einfach viel mehr für die kulturellen Themen interessiert. Und ja, das war ja auch sehr spannend, um mal irgendwie mitzukriegen, was sind eigentlich so Zielgruppen und wofür interessieren sie sich. Ja, also ich denke, da gibt es eben wirklich noch Bereiche, die wir ganz, ganz offensichtlich mit unserem Monatsrückblick überhaupt nicht erfassen, weil einfach Anarchie mehr ist als Politik. Ja, wir freuen uns auch weiterhin über Lob und Kritik. Ihr könnt uns natürlich kontaktieren über aradio.blogspot.de. Ich darf euch jetzt noch eine kleine Sondersendung aus Bremen ankündigen, die demnächst erscheinen wird. Schaut einfach vorbei, seid gespannt und auf ein weiteres Jahr. Einige Outtakes aus dem Radioalltag. Was? Ach so, ich fange an. Habe ich gar nicht gesehen. Hast du aufgenommen schon? Ja. Ach so, ein kurzer Hinweis noch. Ich habe offensichtlich vergessen, was zu erwähnen, und zwar das Thema der Debatte. Der Debatte. Was sagen Sie denn so zum A-Radio? Ja, also das ist wirklich ein mega witziges Projekt. Kein Wunder. Das sind ja auch wirklich sehr witzige Skripte. Wenn sie denn mal aufgeskriptet werden und nicht irgendwie im Rechner verblumpfen. Ja, aber ich meine, auch im Fernsehen ist Scripted Reality gang und gäbe. Da können wir uns doch eine Scheibe abschneiden. Ach so, da wollte ich noch was anmerken. Ja, ist aber interessant, die ProtestlerInnen können sich vor Unterstützern kaum retten. Das ist der Klassiker. Es gab in Westdeutschland. Das Ganze ist ein bisschen zu viel auf Speed. Frage 8, Seite 6. Cool, es wurde noch aufgenommen. Für uns ist es wichtig, dass... Jetzt habe ich vergessen, was für uns wichtig ist. Am 3. Oktober feierten rund 500.000 Menschen den Tag der Deutschen Einheit in Stuttgart mit Bier, Bratwurst und staatlicher Propaganda. Schon am Morgen vor den zwei zeitgleich angekündigten Demonstrationen des antikapitalistischen Bündnisses und des antinationalen Bündnisses kam es zur Repression durch die Polizei. Während eine gewerkschaftlich organisierte Aktivistin in Unterbindungsgewahrsam kam und bei der Hausdurchsuchung technische Geräte sichergestellt wurden, wurde das Lilo-Hermann-Haus in Stuttgart von der Polizei umstellt. Dabei kam es natürlich auch zu Personenkontrollen. Radio Dreieckland hat zu diesem Tag einen kleinen Beitrag erstellt mit Interviews und Impressionen der Demo. Wir spielen euch jetzt gleich einige Impressionen vor. Den Link findet ihr natürlich auch auf unserer Homepage aradio.blogspot.de oder schaut einfach auf die Seite von Radio Dreieckland rdl.de. Wir sind ungefähr 350 Leute hier. Warum sind wir auf der Straße? Weil wir keinen Bock haben, dass dieses Deutschland heute offiziell abgefeiert wird. Sämtliche Eliten aus Politik und Wirtschaft versammeln sich heute in Stuttgart, um sich selbst, um ihr Land, um ihre Nation zu feiern. Dabei wird ein falsches Kollektiv produziert, während gleichzeitig Leute ausgebeutet werden, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe diskriminiert werden. Wir sind hier, weil wir keinen Bock haben, dass dieses Land auf Kosten von Tausenden von Flüchtlingen, die im Meer versinken, Profite macht. Weil wir keinen Bock haben, dass diese Profite, die hier gemacht werden, auf Kosten von Millionen von Menschen in der dritten Welt, in Südeuropa, hier seine Gewinne macht. Wir sind hier, um der Einheitsfeierlichkeit und diesem Einheitsbrei, dieser deutschen Ideologie etwas entgegenzusetzen. Nie! Also wir stehen gerade vom Stuttgarter Hauptbahnhof. Hier ist der Treffpunkt der kommunistischen Demo. Warum gibt es nicht eine linke gemeinsame Demo in Stuttgart gegen den Tag der Deutschen Einheit? Weil die antinationalen Kräfte daran kein Interesse hatten. Und warum nicht? Weil sie denken, dass unsere Demo zu sehr die DDR verglorifiziert. Ja, jetzt sind wir oberhalb des Treffpunkts der antinationalen Demo. Warum war es nicht möglich, eine gemeinsame linke Demo zu machen? Die Frage wäre erstmal, ob es nötig gewesen wäre. Also solange man verschiedene inhaltliche Punkte hat, macht es meines Erachtens nach auch erstmal keinen Sinn, zusammen zu demonstrieren. Die Frage ist jetzt, ob die Trennlinien, an denen die beiden Bündnisse entlang gespalten sind, heutzutage sinnvolle inhaltliche Trennlinien sind. Ich würde wagen zu behaupten, dass der Streitpunkt, um den es teilweise ging, nämlich die Stellung zur DDR, eigentlich erstmal inhaltlich geklärt werden müsste, weil es einfach nicht stimmt, dass auf dieser Demonstration hier zwar nur Ablehnende der DDR-Vergangenheit gegenüberstehen, aber die andere Demonstration ist sicher nicht einheitlich pro DDR, sondern es verläuft anhand von verschiedenen Szenestreitigkeiten, wo ich sagen würde, die Trennung ist komisch, aber die Trennung an sich scheint mir bei so einer verschiedenen Spektren notwendig zu sein. Was als Bürgerfest für die ganze Familie daherkommt, nehmen die Besucher dieser Veranstaltung als willkommene Gelegenheit, die Nation, der sie angehören, zu feiern. Der Staat selbst legt also großen Wert darauf, von den Menschen, die seiner Herrschaft unterworfen sind, nicht nur hingenommen, sondern aktiv befürwortet und gefeiert zu werden. Nicht umsonst ist der 3. Oktober ja auch ein Feiertag, bei dem mal nicht gearbeitet werden muss. Ganz im Kontrast zum bürgerlichen Alltag steht deswegen die Zelebrierung der nationalen Einheit, damit es im Rest des Jahres wieder für den Großteil der Leute im harten Alltag heißt: Arbeiten zu miesen Löhnen, Geld dran schaffen, um Wohnung, Versorgung, Familie, eben das ganz normale Leben finanzieren zu können. Ah, Anti-Kapitalista! Ah, Anti-Kapitalista! Ah, Anti-Kapitalista! Am 4. und 5. Oktober fand in Stuttgart noch eine zweitägige Konferenz statt. Unter dem Titel Aber hier leben, nein danke, gegen Staat, Nation, Kapital. Auf dieser Konferenz gab es zwei Podiumsdiskussionen, unter anderem wie Deutschland kritisieren und Eurokrise und Nationalismus. Während dieser zwei Tage gab es auch mehrere Workshops, unter anderem von Philipp Schweizer, materialistischer Begriff der Geschichte, oder von Peter Decker, Nationalismus, was ist das? Insgesamt gab es 6 Workshops. Ihr könnt auch auf der Homepage danke-nein.org das Programm einsehen. Gegenkultur hat angekündigt, dass sie auf ihrem neuen YouTube-Channel die Mitschnitte der Podiumsdiskussion sowie der Workshops veröffentlichen werden. Sofern es soweit ist, werden wir das natürlich verlinken. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit den Beiträgen von Radio Dragland. Wie gesagt, ihr findet sie bei uns auf der Homepage verlinkt oder direkt unter rdl.de. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Wir kommen nun zu einem Beitrag wie aus einer Parallelwelt. Ein Präsident, der sich nicht zu schade ist, sich die Hände schmutzig zu machen. Also gut, mach die Augen zu und stell dir folgende Situation vor. Okay, Augen sind zu, was nun? Stell dir vor, du wärst Angela Merkel. Autsch! Na gut, Schäuble. Oh je, bleiben wir lieber bei Angela Merkel. Gut, du trittst jetzt im Fernsehen auf, in einer Live-Sendung. Hm, spannend. Du zeigst dem Publikum eine PowerPoint-Präsentation. Echt? Die Kanzlerin zeigt im Studio eine PowerPoint-Präsentation? Nicht nur das, du zeigst Bilder von Personen und erzählst was über sie. Was sind das für Personen? Das sind Holger Hoff, Andrea Peters, Lucy Smith und andere. Alles Mitglieder vom A-Radio Berlin. Was? Die Kanzlerin zeigt im Fernsehen eine PowerPoint und spricht direkt über uns? Ja, zu jeder Person hat sie was zu erzählen. Es stimmt zwar nicht alles, aber was soll's. Ja, wir sind alle im Fernsehen mit unserem Bild und einer netten Hintergrundstory. Okay, glaube ich nicht. Ist mir zu abgedreht. Solltest du aber. Ist erst letztens so ähnlich passiert. Nämlich in Ecuador. Präsident Rafael Correa ließ es sich nicht nehmen, in seiner Live-Sendung im staatlichen Fernsehen eine PowerPoint zu präsentieren mit mutmaßlichen falschen Umweltaktivistinnen, die in der Region Intak gegen ein Bergbauvorhaben kämpfen. Hören wir doch einfach mal kurz rein. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Y ustedes saben que hemos tenido problemas en Intak, para que vean. Intak es una comunidad donde hay importantes yacimientos, me parece que de cobre. Ihr wisst ja, dass wir Probleme gehabt haben im Intak. Intak ist eine Gemeinschaft, wo es bedeutende Vorkommen von Bodenschätzen gibt. Kupfer, glaube ich. Si ustedes leen los medios de comunicación, si ven la bulla que hacen los tirapiedras de siempre, Wenn ihr die Medien verfolgt und mitkriegt, welchen Skandal die üblichen Steineschmeißer veranstalten, sie sagen, hier kann die Regierung nicht rein. Ya basta! Esto es atentar contra democracia. Esto es atentar contra los derechos. Es reicht. Das ist ein Angriff auf die Demokratie, ein Angriff auf die Rechte der großen Mehrheiten. Aber wisst ihr, was am traurigsten ist? Dass es nicht einmal Ecuadorianer sind. Natürlich gibt es immer ein paar Verwirrte, die bereits 60 Gerichtsverfahren anhängig haben und schreien, klag mich doch an. Und wenn sie dann wirklich angeklagt werden, dann heißt es Kriminalisierung der sozialen Bewegungen. Schreit so viel ihr wollt. Hier wird der Rechtsstaat geachtet. Hier wird die Justiz einschreiten angesichts der Gewalt, angesichts der vielen Steineschmeißer, angesichts des vielen Missbrauchs. So ist es, meine Landsleute. Das Traurigste ist jedoch, dass die meisten keine Ecuadorianer sind. Schauen wir doch mal, wer da die Probleme verursacht und wer da die Entwicklung von Intac, Garcia Moreno, Cotacachi, Imbabura und des ganzen Landes verhindert. Da haben wir Carlos Zorrilla, kubanischer US-Amerikaner. Er hat sich eine NGO namens Decoin gebastelt zur Verteidigung und zum Schutz des Intac. Aber welch ein Zufall, er hat im Intac selbst eine touristische Anlage. Ein Geschäft, das er kommunitären Tourismus nennt. Er hat sogar das Handbuch gegen den Bergbau erstellt. Und er kommuniziert hauptsächlich auf Englisch mit dem Ausland. Bis wann wollen wir das dulden? Ein Ausländer, der die Entwicklung unseres Landes verhindert? Und so geht's weiter in der Sendung? So geht's weiter. Insgesamt 6 Leute werden dort öffentlich an den Pranger gestellt und vom Präsidenten persönlich geoutet, der auch noch die Leute vor Ort aufruft, selbst gegen die angeblichen Steineschmeißer tätig zu werden. Es war einmal. Nein, es ist jetzt nicht Zeit für die ungläubige Märchenstunde des neu erschienenen Kulturpodcasts des A-Radios Berlin. Es war einmal vor 500 Jahren, wo schwarzafrikanische Sklavinnen von den Zuckerrohrplantagen flohen und neue Siedlungen gründeten, doch hört selbst die bewegte Geschichte. Vor 500 Jahren. Erste große Fluchtwellen afrikanischer Sklavinnen in Amerika. Und die Errichtung von Maroon-Siedlungen. Sagen wir, es war im Oktober, entfliehen hunderte Schwarzafrikanerinnen ihren Sklavenhaltern in der heutigen Dominikanischen Republik und beginnen, sich in Gemeinschaften unterschiedlicher Größe ein Dasein auf dem amerikanischen Kontinent aufzubauen. Der erste bekannte Fall eines gelungenen Fluchtversuchs von Sklavinnen, die zur Arbeit auf karibischen Zuckerrohrplantagen gezwungen waren, hatte sich allerdings bereits 10 Jahre zuvor ereignet. Spanische Handlanger brachten damals bereits in Spanien lebende Versklavte aus Afrika in die Gebiete auf dem neu entdeckten Kontinent, die sich die Krone und Konsorten unter den Nagel reißen wollten. Die sogenannten Ladinos traten dann im Jahre 1513 eine Lawine von Rebellionen los. Als der koloniale Finanzbeauftragte sein zu hütendes Kapital scharenweise davonlaufen sah, wollte er nur noch Sklavinnen direkt aus Afrika geschickt bekommen. Er vermutete, dass diese noch nicht christianisierten und unzivilisierten Menschen ihre Rolle als Gefügige nicht in Frage stellen würden. Natürlich stellte sich das als unzutreffend heraus und die massiven Fluchtversuche und Aufstände rissen nicht ab. Die Geflüchteten machten sich auf die Suche nach Orten, an denen sie in erster Linie von den Europäerinnen, bald kamen ja neben dem spanischen Gefolge noch Vertreterinnen anderer Ausbeutergemeinschaften hinzu, nicht so leicht entdeckt werden konnten. Denn diese beantworteten die Flucht mit der Verstärkung von Truppen, die sie zurückholen sollten. So wählten einige Höhlen, andere bauten sich Baumhäuser, was sehr nützlich war, um auf sie gehetzte Hunde von sich fernzuhalten. Nach und nach entwickelte sich ein Teil dieser kleinen Verstecke zu sogenannten Maroon-Siedlungen, in denen gelegentlich mehrere hundert Menschen zusammenlebten, Felder anlegten und Häuser bauten. Diese Gemeinschaften waren kulturell sehr vielfältig verwurzelt, denn ihre Mitglieder stammten meist aus sehr unterschiedlichen Regionen Afrikas. Von den meisten der großen Siedlungen ist eine Führungspersönlichkeit bekannt, deren Attitüde wohl vor allem Auswirkungen auf die Form des Kampfes gegen die Sklavenhalterinnen hatte. Sie hatte oft eine komfortablere Behausung zur Verfügung als die übrigen Mitglieder und zeugte wohl besonders dann, wenn es sich um einen Mann handelte, die meisten Kinder. Eine Organisation, die auf die Spaltung der Gemeinschaften in Klassen schließen lässt, ist unseren Quellen nicht bekannt. Das Bild einer Friede-Freude-Eierkuchen-Gesellschaft lässt sich trotzdem nicht zeichnen, denn sonst wäre wohl niemand auf die Idee gekommen, lieber wieder zur Plantage zu gehen, was tatsächlich vorgekommen sein soll. Möglicherweise ist dafür die permanente Bedrohungssituation durch die vorgeblichen Besitzerinnen mitverantwortlich gewesen. Nah beieinander gelegene Siedlungen waren meist gut miteinander vernetzt, so galten die größeren als Hauptquartiere für die umliegenden kleineren. Während so manch kleine Behausung wohl jahrelang unentdeckt blieb, mussten sich die großen regelmäßigen Angriffen stellen. Zum einen ließen die Plantagenbesitzerinnen nicht von der Meinung ab, dass auch ein entflohener Sklave samt Kindern, auch wenn sie außerhalb ihrer Reichweite zur Welt gekommen waren, immer noch ihr Sklave war, und zum anderen unterstützten Maroons auch neue Rebellionen und nahmen vereinzelte oder Gruppen von Entlaufenen ihren Siedlungen auf. So kam es zu regelrechten Kriegen, die sich über Jahre hinzogen und zahlreiche Menschenleben kosteten. Indigene spielten in diesen Auseinandersetzungen natürlich auch eine, wenn auch nicht eindeutige Rolle. Nach dem offiziellen Ende der Sklaverei sehen sich heute lebende Gemeinschaften, bestehend aus Nachkommen geflohener Sklavinnen, weiterhin als Maroons. In Suriname machen sie ca. 15% der Bevölkerung aus, auf Jamaika leben ca. 7000. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Ob auf dem Balkon, im Internet oder in Ägypten, auch diesen Monat herrschte in allen möglichen Medien mal wieder Anarchie. Wir fangen erst einmal mit einer unvollständigen Liste der Länder an, wo letzten Monat Anarchie herrschte. China. Libyen. Zentralafrikanische Republik. Griechenland. Ägypten. Frankreich. USA. Großbritannien. Venezuela. Somalia. Eritrea. Belgien. Und natürlich Deutschland. Das ist allerhand. Weiter so. Wir hatten ja schon letzten Monat darüber berichtet, dass Wespen ja so richtig anarchistisch abgehen, wenn ihre alten Herrschaftsstrukturen zusammenbrechen, weil die alten Königinnen wegsterben. Dieses Mal ist auch die Bild-Zeitung darauf gekommen. Sie fragt: Warum sind die Insekten so aggro? Was sollen wir dazu sagen? Anarchistinnen haben eben Wut im Bauch, liebe Monarchistinnen. Ebenfalls in der letzten Sendung hatten wir uns bereits auf die Anarchie gefreut, die bald in den USA ausbrechen sollte. Erik T. Hansen widerspricht dieser Auffassung jedoch in der Zeit. Unter dem Titel Und? Haben wir jetzt Anarchie? Holt er zur Verteidigung der Tea Party aus und lobt sie als engagierte Opposition. Das ist gemein, das ist unter der Gürtellinie, das ist unverantwortlich. Aber mein Gott, ist das leidenschaftliche Opposition? Der Generalanzeiger aus Bonn macht es sich in einem Artikel zur Pariser Kunstszene zur Aufgabe, zu erklären, was kreative Anarchie ist. Na, da sind wir ja mal gespannt. Die Zeitung schreibt: Die Stockwerke sind grob nach Herkunftsländern oder Kontinenten der Künstler geordnet. Ansonsten herrscht auf den insgesamt 11 Etagen kreative Anarchie. Denn Keller haben die Franzosen Roti, Leck und Sowat und Lex mit Schwarzlicht, wirren Wandmustern und Exponaten wie einer Kuhbüste in eine Mischung aus Nachtclub und Geisterbahn verwandelt. Auf der 8. Etage hat Mats aus Saudi-Arabien ein zähnefletschendes Gebiss auf eine blutrot gefärbte Matratze gesprüht. Klar, warum nicht? Der Fokus hingegen tritt voll ins Fettnäpfchen. Diese widmen sich dem Konzept der angemessenen Anarchie. Muss man da mehr sagen? Der Artikel endet mit der Feststellung: Nach einer kurzen Zugabe sind dann auch die letzten Energiereserven erschöpft. dampfende Menschen warten zufrieden durch Bier und Schweißpfützen in Richtung Ausgang. Dem System haben sie es mal wieder gezeigt. Deutschlandradio Kultur machte sich unterdessen auf dem Weg nach Athen. Scheinbar angelockt vom gleichen Mythos des gelobten Landes des Anarchismus, schaut sich die Reporterin Britta Bürger dort um und beschreibt die Situation folgendermaßen. Es herrscht eine anarchische Stimmung und erinnerte mich an die Zeit nach dem Mauerfall in Ostberlin. Konkret geht es ihr aber um Selbstverwaltung und Leute, die sich ihre Tätigkeit nicht verbieten lassen, sondern diese halt selbstbestimmt weiterführen, in der Not eben auch in besetzten Räumen. Da passt der Titel Anarchie und Selbstverwaltung. Doch ganz gut. Wir wollen euch bei diesem Linktipp eine Seite vorstellen, die diesen Oktober den Otto-Brenner-Preis bekommen hat, welcher seit 2005 ausgeschrieben ist und seit 2008 die Kategorie Medienprojekt beinhaltet. Die Seite heißt nsu-watch.info und berichtet über den aktuellen NSU-Prozess und liefert viele Hintergrundinformationen. Vielleicht kannst du uns mal sagen, wer diese Seite denn betreibt? Ja, also betrieben wird die Seite NSU-Watch vom antifaschistischen Pressearchiv und Bildungszentrum e.V. APABITZ in Berlin und der antifaschistischen Informations-, Dokumentations- und Archivstelle München e.V. AIDA. Und die haben eben auch Leute vor Ort, die dann für den Prozess akkreditiert sind und diesen verfolgen. Entsprechend protokollieren die auch alle einzelnen Termine sehr ausführlich und stellen diese nicht nur auf Deutsch bereit, sondern auch auf Türkisch. Finde ich noch weitere Hintergrundinformationen zu der NSU und den Prozessen außer den Protokollen auf der Seite? Ja, also es gibt auch Einschätzungen. Daneben gibt es auch Berichte zu dem staatlichen Untersuchungsausschuss, aber auch zum Beispiel Presseerklärungen der NebenklagevertreterInnen. Das ist super interessant. Und schafft die Seite das auch, dieses komplexe Thema so darzustellen, dass man sich gut informieren kann, dass man den zeitlichen Ablauf verfolgen kann, beziehungsweise auch wenn man was Spezielles sucht, es gleich findet? Ja, also es gibt eine sehr gut gestaltete interaktive Zeitleiste, in der alle relevanten Ereignisse auch gut dargestellt sind und auch gut zu finden sind. Und die Seite kann ich auch per RSS-Feeds oder Twitter verfolgen? Ja, also per Twitter könnt ihr einfach den Hashtag NSUWatch ohne Bindestrich zusammengeschrieben verfolgen. Da werden auch alle aktuellen Sachen getwittert. Also wie gesagt, nsu-watch.info. Wir hoffen, ihr hattet auch dieses Mal viel Spaß beim Zuhören. Lob und Kritik könnt ihr uns gerne über aradio.blogspot.de zukommen lassen und hört doch mal in unseren Kulturpodcast rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis nächsten Monat, euer A-Radio-Team.